Diskussion. Urlaub macht keinen Spaß. Zu Hause bleiben ist besser als reisen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Entdeckung der schönen großen Welt. Neues kennenlernen oder Flucht vor dem Alltag. Reisestress und Ärgernisse. Orte, die man sehen muss, bevor man stirbt. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Ich muss zustimmen, dass zu Hause bleiben oft besser ist als zu verreisen. Für mich bedeutet Reisen immer Stress pur. Zudem kann ich ja neu entdecken, was mein Wohnort zu bieten hat. Auch zu Hause gibt es sehr viel Wunderbares, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich lehne es ab, so viel Geld für eine Reise auszugeben. Hör auf zu reisen und du sparst Geld, heißt es. Ein ganz pragmatischer Punkt. Aber ich bin unglaublich neugierig. Mir gefällt das Entdecken neuer Kulturen. Ich bin vollkommen fasziniert von fremden Sprachen, fremden Menschen und fremden Tieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Menschen diese Meinung teilen. Aber kaum jemand fährt in den Urlaub, um wirklich etwas zu entdecken. Auf Reisen werden sie nichts lernen, was sie nicht längst durch Lebenserfahrung wussten. Ich nehme an, dass sie genauso gut wissen wie ich, was auf Reisen alles schiefgehen kann. Doppelbuchungen, Überbuchungen, Nichtbuchungen und Salmonellen als Reiseandenken. So eine Entdeckungsreise wünscht sich keiner. Auch nicht, wenn Reisen den Horizont erweitert? Wenn einer eine Reise tut, wird er klüger und erfahrener. Sonst bleibt er ein langweiliger Typ. Ich kann diese Meinung nicht teilen, weil ich denke, dass viele nicht reisen, um etwas Neues kennenzulernen, sondern um von ihrem furchtbaren Alltag wegzukommen. Das ist ganz schön traurig. Und Alltag ist doch überall. Auch an anderen Orten müssen sie sich die Zähne putzen und auf die Toilette gehen. Das Reisen bildet, ist die größte Reiselüge. Mein Leben verändert sich durch Reisen nicht und ich werde auch nicht schlauer. Um sich zu verändern oder um eine zusätzliche Lebenserfahrung zu gewinnen, müsste man schon längere Zeit im Ausland leben. Es gibt tausende von Orten auf der Welt, die man gesehen haben muss. Sogar in Deutschland. Die Welt ist so schön. Zu Hause bleiben ist keine Option mehr. Es wird nichts geschehen, wenn ich all die Orte nicht live sehe und vorher sterbe. Die Welt hat sich massiv verändert. Heute braucht man nicht mehr nach Paris zu fahren, um den Eiffelturm zu sehen. Ich schaue mir halt Videos darüber an und lese die Beschreibungen im Internet. Eine Reise dorthin wäre nur eine Momentaufnahme. Also währenddessen ist sie schön, und wenn ich dann wieder zu Hause bin, ist alles wie gehabt.